Ja, liebe Leute, und nochmal, hier ist der Martin, hier ist der zweite Versuch, hier ist der Metacast auf dem Raucherbalkon bei Night of the Pots und wir freuen uns wahnsinnig, dabei sein zu können und ich hole erstmal den Jan rein. Moin, moin, Jan. Moin, ich hoffe, diesmal bin ich mit von der Partie. Ja, genau, wir hatten dich nicht gehört eben, ne? Deswegen ein zweiter Anlauf und das zweite Mal ein Film. Moin, moin, Phil. Moin. Ja, kannst mal sehen, ne? Irgendwie auch entlarvend, wenn man alles doppelt macht, aber was soll's, ne? Machen wir dann halt mal, ne? Ja. Machen wir dann halt. Ich glaube, das war jetzt das fünfte Mal, dass wir uns heute begrüßt haben. Nein, es war das. Bestimmt. Dritte Mal. Aber ich gut. Zähle noch nicht wirklich mit, muss ich zugeben. Ne? Ja, erinnere mich so ein bisschen an unsere ersten Sendung, ne? Weißt du noch, Phil, wo wir da ganz alleine noch saßen, so ohne Jan. Und ja, ich so fünfmal versucht habe, so eine Einladung zu sprechen und irgendwann habe ich angefangen, das aufzuschreiben und habe es abgelesen und da hieß es so, Alter, das klingt aber, als wenn du das abliest. Ja, ist nicht wahr, wirklich. Ehrlich jetzt, das klang, als wenn ich das abliest. Sehr schön. Und ja, und irgendwann kam der Jan dazu, ich glaube, das war Folge 12. 12 oder 13? Ich glaube, ja. 13 war die Druckerfolge. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau. Ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Es sind schon so viele. Wir haben ja nun 70 Folgen im Köcher. Das ist ja schon mal was. Und aufhören tun wir ja nun auch nicht. Also von daher, wir packen noch was drauf. Aber irgendwann habe ich dann auch gelernt, relativ frei zu sprechen. Also das geht dann schon irgendwie. Ja. Ne? Ja. Doch, aber auf jeden Fall. Ja. Und aktuellen Status hier von euch beiden: Ihr seid beide krank. Das ist korrekt. Ja, so, genau. So wie sich das gehört. Also fröhlich, fleißig arbeiten. Hallo Wochenende, ich hau mich da mal hin. Ja, finde ich gut. Genau. Also ja, toll. Euer Arbeitgeber wird es euch danken. Hm? Bestimmt. Ja. Wehe, wenn nicht. Ja, genau. So ich sehen wir das. Mitkriegen, weil wir ja am Dienstag wieder fit sein werden. Ja, genau. Ihr habt ja einen Tag länger, euch auszukurieren. Deswegen ist der wirtschaftliche Schaden auch gar nicht so hoch. Das ist toll. Ja, das freut mich wirklich unglaublich. Also, ich bin wirklich. Ja, ich meine. Ach ja. Ne? Weißt du, was, viel besser drauf. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben ja nun ganz viele Sendungen im Sommer jetzt gemacht, wo es tierisch heiß war, ne? Aha. Ja, genau. Und ich, Depp, habe vorhin die Heizung hier angemacht. Fenster ist zu. Und jetzt habe ich diese riesen Kopfhörer auf und mir ist echt warm. Wie ist das Fiebern bei euch so? Auch warm? Also, ich sitze hier in Decke. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich weniger Temperatur als mehr in dem allgemeinen Befinden. Hast du es dir kuschelig gemacht? Ja. Oh Gott. Hör mal, ich musste aus dem Bett raus, ja? Das war schon schlimm genug. Aber du kannst ja sitzen, Gott sei Dank. Ich bin ja froh, also rutsch mir da nicht runter, ne? Nee, das schaffe ich gerade noch. Ja, genau. Also wir haben bis 21:30 Uhr. Vielleicht lässt uns Hatti noch 2 Minuten länger, bis er die Fanfare reindrückt. Aber das kriegen wir dann vielleicht noch gerade noch so hin hier, ne? Lass ihn mal machen. Nach uns sind hier bestimmt auch noch wieder Leute dran. Genau. Und bevor ich hier eingehe und vertrockne, gehe ich mal ganz schnell zur Heizung. Gut, ne? Verlauf dich nicht auf dem Weg. Nein, ja, ey. Genau. Warte. Ja, aber wir hatten es ja schon in der letzten Sendung davon. Wie war das Deutschlands größte Virenschleuder? Siehst du, Phil, wir hätten nicht nach ihr googeln sollen. Das ist ja, nichts Gutes. Das stimmt. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich Heidi Klum dafür verantwortlich machen würde, dass ich krank bin, aber... Ja. Bist du? Ist sie? Ja. Ja, natürlich. Ja, wobei wir haben mir nach Diane Kruger gegoogelt, also von daher. Ja, echt? Also mach jetzt keinen Scheiß. So, ich habe also jetzt komplett unsere letzten Shownotes vollgeschrieben mit Heidi Klum Clickbaiting. So Nude Pictures bei Heidi Klum und steht alles in diesem Text da drin und so und das verteilt sich jetzt. Ach so, ja. Ja, und ach so machst du das. Okay. Ja, ich habe sogar davor, also bevor Heidi Klum da erwirrt wird, steht auch Clickbait Bait und danach steht noch Clickbait Ende. Mhm. Toll, wir haben einen neuen, wir haben einen neuen Best Buddy, der nennt sich McAfee. Und weg war der Metacast. Ja. Oh Gott. Alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Lass ihn mal kommen. Hat der gute McAfee jetzt eigentlich seinen Prozess gewonnen und darf seine Firma wieder nach sich benennen oder nicht? Das hier mal mitgekriegt? Wieso hat er das Ding nicht verkauft gehabt oder was? Ja, genau. McAfee, die Firma hat er ja verkauft an Intel. Mhm. Und dann wollte er eine neue Security-Firma aufmachen mit dem gleichen Namen. Und das hat ihm dann Intel aber verboten. Und dann ist er vor Gericht gezogen, weil er möchte ja gefälligst seine Firma so nach sich benennen dürfen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es ausgegangen ist. Mist. Wie jetzt? Ganz ehrlich. Also pass auf, er hat eine Firma, die heißt wie er. Genau. Er verkauft sie teuer an? An Intel. Für ein paar Milliarden. Genau. Und danach macht er eine neue Firma, die nennt er nach sich. Richtig. Und, also, und Intel sagt, das darfst du aber nicht. Und er sagt, ja, aber ich heiße nun mal so. Richtig. Ihr Deppen. So haben sie sich wirklich gesagt. Ich habe die ja nicht McAfee genannt, die Firma. Ich habe die ja John McAfee genannt. Ja, wie geil ist das? Wie viel hat er denn gekriegt dafür? Für den Namen oder die Firma? Nein, also jetzt hier von Intel dafür. McAfee, genau, ja. Das kann ich dir leider nicht so genau sagen, aber das war schon nicht so wenig. Also man schätzte, dass der Mann irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag auf der hohen Kante hat, also wird er nicht wenig bekommen haben. Geil. Was für ein Move ist das denn? Das war schon ein bisschen, warte, ich gebe, das finde ich bestimmt noch. $3.1 Milliarden hat Milliarden? Naja, für 51% der Firma haben sie $3.1 Milliarden bezahlt und sich damit natürlich auch den Namen gesichert. Und dann kommt McAfee, ich heiße nur mal so, wenn ich eine Firma gewähre, dann heißt sie halt nach mir. Weißt du, das ist so wie bei Ritter der Kokosnuss. So, ihr scheiß Engländer, ich kack euch zu. Und dann kommt die Kuh. Ganz genau so. Ja, sehr geil. Ja. Ja. Und das abschließende Wort war dann, wir einigen uns auf unentschieden. Nee. Genau, ich spuck dir ins Gesicht. Genau. Also ist schon krass. Also ich meine, wenn man so eine Kohle kassiert und eigentlich, er hat ja vorher schon ausgesorgt, aber wenn man so eine Kohle kassiert, einfach komplett ausgesorgt hat für sich, seine Familie, seine Nachkommen und dann auch noch Intel ans Bein pisst, um zu sagen, ich will aber nochmal eine Firma so nennen. Also ist das bold oder ist das dreist? Nee, das ist bold. Weißt du warum? Selbst wenn er vorher nie Geld gehabt hätte, könnte er jetzt sagen, ich habe so viel Geld, ich sitze diese Verhandlung vor Gericht einfach aus, ist mir scheißegal, da könnt ihr klagen, wie ihr wollt. Stimmt auch wieder. Und das Geld hat dann auch noch Intel bezahlt. Das ist ja, er hat zumindest ja ein starkes Argument auf seiner Seite, er heißt nun mal so. Ja, genau, und ich meine, da kann ja nun keiner was gegen machen. Ja, aber es ist schon, also ganz ehrlich, das mache ich, wenn ich entweder Stress haben möchte, das absichtlich, oder ich bin wirklich nicht mehr ganz klar bei Verstand. Nö, aber okay. Nö, ich finde, klarer kann man gar nicht sein. Ich meine, der hat 3 Milliarden gemacht. Hallo? Ja, die Frage ist, ob er dann überhaupt noch Bezug zur Welt hat oder ob der jetzt schon so abgeschieden ist, dass er sagt, ich mache so oder so nur noch, was ich will. Ist ja nicht der erste Prozess, der gegen ihn läuft. Man spricht ihm ja sowieso so ein bisschen zu, in einer etwas eigenen Welt zu leben. Ja, genau. Also er neigt ja auch sehr stark zu Paranoia, was natürlich für den Chef einer Sicherheitsfirma vielleicht nicht das Allerschlechteste ist. Aber er ist ja nicht auch mehrmals irgendwie mit Drogen irgendwie erwischt worden und sonst was und im Knast gelandet. Und keine also Verleumdung. Der hat ja ein bisschen wildes Leben gehabt. Ja gut, okay, aber wer hat denn das nicht? Also wenn ich so zurückblicke, mein Gott, war das irre. Okay, das sollten wir eine eigene Metacast-Folge draus machen. Was, das willst du denen hier nicht? Martin, wie oft saßt du schon im Knast? Oh, ein Jahr lang. Okay. Nee, länger, anderthalb. Ich wollte wissen, wie oft, nicht wie lange. Ja, nee, aber ich durfte jeden Tag wieder raus. Ach so. Ja. Wieso, für wen hast du denn gearbeitet? Santa Fu. Ach so, okay. Tatsächlich jetzt. Ich durfte jeden Tag rein und wieder raus. Und wurde auch jedes Mal gescannt, was ich so mitnehme und was ich wieder mit rausbringe. Ich war nämlich, ganz früher war ich mal Handwerker. Ich habe tatsächlich in Santa Fu die Knastgitter eingebaut. Die haben vor 15 Jahren oder noch länger, haben die neue Knastgitter bekommen. Nicht ja, schlecht. Und die habe ich da eingebaut, ja. Ich habe Sachen erlebt, Leute. Tut es gut, dass du das jetzt erwähnst. Das kriegst du vielleicht irgendwie gute Angebote demnächst. Ja. So mit, toll. Sag mal, was hast du denn da verbaut für einen Stahl? Ja. Wie tief ist denn der in der Wand? Ja, du kannst dir nicht vorstellen, du. Ich hab da Sachen erlebt, das war echt krass, war das. Meine Herren. Also, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe auch mal, wegen mir konnte einen Tag lang kein Aufschluss passieren, weil der Innenhof gesperrt wurde. Muss man stolz drauf sein? Nee, ich weiß nicht, aber die haben da ja so richtig hohe Zäune und oben dann auch so mit NATO-Draht so, dass da keiner stiften geht und so. Und ich musste da einen Zaunanschluss an so einem Gebäude da irgendwie öffnen. Ja, und dann bin ich da morgens hin, meine Flex angerissen und dann habe ich da erstmal den Zaun aufgeschnitten. Und da stand natürlich neben mir noch die Wachposten und hast du nicht gesehen, ne? Und das sind ja relativ hohe Blocks. Ne? Ja. Und unten waren so, das ist so Souterrain-mäßig, ja, da, also Souterrain weiß jeder, genau. So, und da waren die Leute eingesperrt, die ein Drogenproblem hatten. Und da waren nicht nur Knastgitter drin, sondern da war auch Panzerglas vor, so dass du da nicht Drogen reinbringen kannst in die Zelle. Ja, okay. So. Und aber das geht dann über 3-4 Stockwerke, ich erinnere das jetzt nicht mehr ganz genau, wie hoch das war. Und da habe ich die Flex angerissen und da rumgemacht und das ist natürlich tierisch laut, ne? Und von oben, du, ein Stiernacken am Fenster. Ne? War die Flex aus, ne? Alter, mach die Scheiße aus, ich will pennen. Ja? Und ich guck hoch, ich sag so, was soll ich jetzt machen, du? Ne? Ich muss hier weitermachen, Punkt, ne? Musst du durch. Ne? Du, dann kam der erste Teebeutel aus dem Fenster gefallen. Dann wurde Aschenbecher über mir ausgeleert. Ja? Irgendwann kam Wasser. Also ich hatte Spaß da, das kann ich dir sagen. Ja, das glaube ich. Ja, habe ich lange Zeit gemacht. Konntest du John McAfee die Hand schütteln? Ah, nee, halte mal. Nee. Johnny war nicht dabei, aber du weißt ja, ne? Nee, aber ja, interessant. Also, wenn du da mal so durchgegangen bist und drinne warst, dann ich würde das manchen Leuten mal empfehlen, sich das einfach mal anzugucken. Danach bist du, glaube ich, ein besserer Mensch. Da passt ein bisschen besser auf, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm? Muss man alles nicht haben, sowas. Ne? Das ist tatsächlich so richtig entspannt. Da macht man vielleicht weniger Scheiß denn. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hm. Ja, heute ist ein großer Tag, ne? Ist das so? Ja, 21 Jahre, vor 21 Jahren kam die erste PlayStation auf den Markt. Wie krass ist das denn? Ah, ist das schon so lange her? Ich weiß noch, ich habe mir eine PlayStation gekauft und habe meiner Freundin erzählt, weißt du, warum ich die gekauft habe? Ne? Ja, genau. Ich habe ihr dann erzählt, so, ja, habe ich gekauft, weil da kannst du so Speicherkarten ranmachen und mit so einer bestimmten Software kannst du dann damit MP3s abspielen. Ist das nicht geil? Da braucht man keine CDs mehr. So kam der Martin. Irgendwie so war das. Hat's funktioniert? Nee, ich glaube, das ging ja über die Speicherkarten, das ging über CDs. So war das. Guck mal, ich krieg das auch schon mal so hintereinander. Aber ein müdes Lächeln. Ne? Es kam so ein ja, Martin, ist gut, ne? Beruhig dich. Ja, ja. Ja, hattet genau, ihr eine PlayStation 1? Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ja. Nee, ja. Hattet das ihr denn Modchip? Die Zeit. Achso, Phil. Hatte. Ja, Jan hatte aber Modchip eingelötet, oder was? Ich habe die PlayStation auch noch hier stehen. Ja. Also einschließlich der Zweier auch noch mit Modchip und dann hat es irgendwann aufgehört. Genau. Also, Herr Polizist, Sie haben das jetzt gehört. Er hat sie noch. Er gibt es alles zu. Ja, war es mit dem Modden ja nur die Garantie verbaut. Ja, das stimmt. Nee, genau. Ich glaube, die wäre jetzt eh vorbei. Das ist so ein Wurstbrot bei den Dingern jetzt. Aber ja, das war noch Zeiten, oder? PlayStation, Wahnsinn. Ist echt lange her, nur. Was hast du darauf wild gespielt? Was habe ich gespielt? Was war so das Geilste, was du darauf hattest? Ich glaube, Soul Reaper fand ich ganz geil. Soul Reaper? Ich glaube Soul Reaper oder Reaper of Souls, aber ich glaube Soul Reaper hieß das Ding. Das fand ich nicht schlecht. Autobahnraser 2, scheißegal. Das war super. Okay. Ja, da hat sich ein Kollege von mir immer nass gemacht vor Lachen. Und dann haben wir viel Resident Evil gespielt. Das war auch richtig gut. Ja. Aber das war auch so richtig, also wenn du dir die Grafik heutzutage anguckst, ja, und das mit dem vergleichst, ja, das fanden wir schon mega, aber es ist ja echt mies gewesen, ne? Die Auflösung, ja, die Klötzchen. Das war auch tatsächlich so die Zeit, wo ich mochte diese Grafik auch damals schon irgendwie nicht so ganz schlimm, wenig Polygon und sowas. Ich erinnere mich PlayStation 1, da erinnere ich mich, glaube ich, hauptsächlich an Tony Hawk's. Ich glaube, das erste kam auf der PlayStation, ne? Mhm. Daran erinnere ich mich. Und ich erinnere mich an Final Fantasy 7, das sind so die beiden großen, die ich bei Freunden oder so dort noch gespielt habe. Ja. Und, ich konnte mich da nie so richtig reinsehen in diesen Look irgendwie und ich weiß nicht, das war wirklich so die Zeit, wo ich relativ wenig Konsole und so gespielt habe. Ich habe mir PC-Krams gespielt. Mhm. Auch so irgendwie aus dem Grund, glaube ich. Okay, und Jan, was hast du so gezockt auf dem Ding? FIFA 8 oder so? Oder 2? Gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich hatte mir eigentlich die PlayStation nur geholt, wenn man da zu zweit spielen konnte. Mir geht's wie Phil. Ich habe sehr, sehr viel Computer gespielt und eigentlich auch ausschließlich Computer. Mhm. Die PlayStation war nur dafür da, um mit Kumpels zocken zu können. So, komm mal vorbei, ich habe noch einen zweiten Controller, lass mal miteinander spielen. Aha. Und vor 21 Jahren war das so mit Netzwerk und PC noch nicht ganz so stabil. Da konntest du halt relativ simpel zu zweit spielen. Da hatte Apple noch Apple Talk oder irgendwie sowas, ne? Oder Token Ring oder was weiß ich, was da noch gab. Apple Talk haben sie immer noch, oder nicht? Apple Talk haben sie immer noch, ja. Die hatten damals auf jeden Fall. Ring. Ja, aber das, also wir haben auch so schöne BNC-Verkabelungen auf Netzwerk-Sessions gemacht. Ja, das ging auch schon einigermaßen. Ja, klar, logisch. Du hast dann deine ersten Terminator und T-Stecker mit dir rumgeschleift. Und ja, sag mal, haben wir trotzdem da. Trotzdem einen Riesenaufwand gehabt. Ja. Also. Haben wir da nicht schon StarCraft gezockt oder so? War das nicht so? Das erste kam 98 raus, ne, glaube ich. Ja, da kommt das ja, naja, nicht ganz, aber fast hin, ne? Ja. Kann sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, so Spielgeschichte der letzten 20 Jahre kann ich jetzt in meinem Kopf nicht unbedingt rekonstruieren, was auch immer das über mich aussagt, aber so genau kann ich sie nicht mehr timen. Tja, das ist jetzt schlecht. Ja, ja. StarCraft, Erscheinungsdatum, ja. 31. März 98. 98, ja, siehst du. Ja, genau, 98. Ja. Doch, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja, das waren halt so die PC-Spiele. Also StarCraft habe ich irrsinnig viel gespielt damals. Also wie gesagt, so, ja, so die PC-Spieler zu der Zeit hab ich irgendwie mehr gezogen. Ich mochte PlayStation 1, PlayStation 2 hab ich dann schon irgendwie cooler. Mhm. Aber ich hatte nie eine PlayStation. Ich hatte Nintendo-Konsolen hauptsächlich und Xbox danach, ja. Aber PlayStations hatte ich nie. Okay. Warum auch immer, ehrlich gesagt. Tja, war vielleicht nicht dein Ding, ne? Ja, anscheinend. Also irgendwie wohl anscheinend, ja. Also ich bin tatsächlich mit Nintendo-Konsolen groß geworden und dann hat man ja irgendwie so... Dann hat man die großen Franchises ja auch so ein bisschen im Blut und kommt da schwer von weg irgendwie. Mhm. Und wenn man dann so die erste PlayStation und nicht mitgemacht hat oder den Anfang der PS2, wo so das wirklich ganz groß dann wurde, dann, ja, dann zieht einen das da vielleicht nicht so hin. Ich weiß auch nicht. Kann natürlich sein, ja. Ja. Ja. Sonst noch irgendwie, also ich kann mich erinnern, da irgendwie FIFA oder so habe ich gespielt irgendwie und das war relativ cool. Also ich bin ja kein Fußballgucker oder so, aber was ich so geil fand, war irgendwie, das war schon nie Fernsehen irgendwie von den, weil da waren, Moment, Hüste, da waren Reporter-Stimmen, die ich auch irgendwie kannte. Ich weiß nicht, das ist glaube ich immer noch so oder ist ganz bestimmt noch so, aber das waren so geile Sprüche und das waren dann immer dieselben irgendwie. Die hatten so 10 Sprüche drauf, so, ne? Voll mit den Stollen in den Mann! Wenn er nicht aufpasst, kann er bald, wenn er nicht aufpasst, kann er bald duschen gehen. Sowas, weißt du? Aber ich glaube, das ist echt immer noch so. Ist das immer noch so? Ich wollte gerade sagen, du kannst die Sprüche noch auswendig, ist aber keine Kunst, hat sich zu heute kaum geändert. Ja, guck mal, aber ich habe die so oft gehört, dass ich die noch weiß, ja? Ich spiele das ja heute nicht mehr, also da bin ich weit weg von. Ja. Ja, ist schon lange her. Mein Gott. Ja. Ist das jetzt so eine, mein Gott, was sind wir alt geworden, Geschichte oder was? Nein. Wieso? Also ich habe mir jetzt gerade fürs iPad habe ich mir zwei Spiele runtergeladen. Ich habe früher so ein, wie heißt denn das, so ein Click-Adventure geholt. Das hatte ich damals auch auf dem PC irgendwie. Siberia heißt das. Und ja. Das fand ich ziemlich cool und war mir irgendwie gut in Erinnerung geblieben. Und da gibt es einen zweiten Teil von. Es gibt beide Teile, jetzt kommen wir zur Werbung. Es gibt beide Teile als Bundle irgendwie im Apple Store. Und die habe ich mir geklickt. Und ja, ist so ein bisschen Nostalgie-Feeling jetzt auf dem iPad. Ja. Und ja, jetzt spiele ich den zweiten Teil gerade auf dem iPad so ein bisschen, wenn ich mal dazu komme. Also heute Morgen zum Kaffee, war geil. Habe ich mal so ein bisschen rumgeklickt und so. Und ja. Also keine Gott sind wir alt, sondern eher, wow, wo ist die Technik heute? Ja, wo du früher so eine Riesenkiste zu gebraucht hast, das genau. Siehst du heute mal aufs Tablet oder das Telefon. Ja, genau. Geht halt. Und das Ding wird nicht mal warm. Ne? Ich meine, kannst du dich noch erinnern? Also jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, Entschuldigung, aber die Playstation. Die Playstation, aber auch diese Rechner, die wir da früher hatten, ja, dieses und es war scheißegal, weißt du. Und diese Monitore, die gar nicht flächig waren, sondern irgendwie den ganzen Tag dich bestrahlt haben. Und du hast diese Dreckslinien überall gesehen. Jetzt heutzutage haben wir irgendwie, Retina-Auflösung. Und es ist alles irgendwie so, boah, Wahnsinn. Ich meine, ich glaube, wir genießen das gar nicht genug, was wir gerade für ein Luxusleben alle haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt. Ja, das ist doch. Die Technik hat sich fortentwickelt, ja, klar. Ja, und das ist doch schon ganz schön geil. Definitiv. Ja, siehst du, das meinte ich. Aber ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt so. Ich meine, dass sich Sachen weiterentwickeln, gehört doch irgendwie auch dazu, oder? Ja, also ich wäre jetzt auch empört, wenn ich jetzt immer noch den alten Scheiß spielen müsste. Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist schon krass. Also, wenn man sich mal überlegt, vor 20 Jahren waren dann so die ersten Konsolen, ne, nicht die ersten. Gab ja auch einen Sega Mega Drive. Mhm. Auch der steht noch hier. Oh, geil. Ich habe die Dinger irgendwann mal gesammelt, diese alten Kisten. Das ist cool. Und eine ganze Menge andere Sachen. Also innerhalb von 20, 30 Jahren hat sich das so schnell entwickelt. Mhm. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, unser Lieblingsthema hört man immer wieder gerne Metacast, Virtuality. Es geht ja alles weiter. Es hört ja nicht auf, das Ganze. Aber es hat eine unglaubliche Geschwindigkeit angenommen. Also jetzt nochmal 20 Jahre drauf. Ich glaube, da wird eine Menge passieren. Weißt du? Das ja. So viel mehr passiert als in den letzten 20? Weiß ich gar nicht. Also was meinst ich denke du? Schon. Doch. Ich also, denke schon, weil wir bauen auf das auf. Also das ist so ein exponentielles Wachstum. Du musst ja erstmal Technologien entwickeln, um damit neue Anwendungen zu finden, um neue Technologien zu entwickeln. Und was du heute an Leistungsfähigkeit, an Rechnerkapazität hast, was also heute auf wenig Raum mit wenig Geld erreichbar ist, das haben wir doch lange nicht ausgeschöpft. Nee. Also allein die Anwendungsfälle dafür sind, keine Ahnung, die Spitze des Eisbergs. Ja, aber hallo. Vor allen Dingen, Phil, du darfst eins nicht vergessen. Wir sind irgendwann von so Holzrädern zu Vollgummireifen zu Luftbereifung und ja, das waren aber immer so, ja, wie soll ich das sagen, so Scheibenreifen oder wie sagt man dazu? Wie würde man jetzt sagen, so zu so einem Standardreifen? So ein rundes, flaches Ding. Ja, so ein flaches Ding. Ne? Was denn? Es waren immer Räder. Genau, ein Rad. Richtig. Ein Rad. Und weißt du, die Entwicklung geht ja weiter und jetzt werden das Kugeln. Ja, vielleicht, ne? Ja. Tatsächlich, zumindest ne? Zumindest gut hier so ausgedacht. Das ist doch eine coole Geschichte. Ja, aber was kann denn das besser? Also das finde ich ja total geil. Ich packe das mal hier für alle auch nochmal in Chat rein. Aber wie cool ist das denn? Lest ihr das jetzt oder seid ihr weg? Nee. Ihr wolltet mich nur mal erschrecken. Ziemlich cool. Ja. Ziemlich geil, oder? Also die Idee ist abartig. Wir haben auch mal so ein bisschen nebenbei drüber diskutiert. Oh, ja, ich sehe schon. Du musst, genau. Wir haben auch so nebenbei mal so ein bisschen darüber diskutiert. was bringt denn das? Was kann man denn damit tun? Und dann haben wir irgendwie festgestellt, es ist ja schön, eine Kugel zu haben, anstatt einem flachen Rad an einem Auto. Aber irgendwie musst du das Ding aufhängen. Also irgendwie muss ja das Auto damit verbunden sein. Ein bisschen weitergelesen, so ja, Magnetic Suspension, also die Dinger werden durch Magnetfeld gehalten. Mhm. Da darfst du aber nicht hart aufsetzen mit dem Fahrzeug. Wenn du da aber eine Kante zu hart nimmst, wenn man sich überlegt, was heutzutage auf so einen Stoßdämpfer wirkt, wie viel Tonnen Druck da mal kurz entwickelt werden und abgefangen werden, ich glaube, der setzt auf mit seiner Kugel. Ja, weiß nicht. Ja, aber was kann die denn besser? Kann ich damit jetzt, habe ich einen geileren Wendekreis oder what? Ja, du kannst seitwärts fahren. Genau. Zum Beispiel. Dadurch, dass die ja nicht aufgehängt sind, sondern nur so mit Magneten im Radkasten gehalten werden, kannst du damit ja in jede Richtung fahren. Kannst zum Beispiel Spurwechsel machen, indem du einfach die Reifen so ein Stückchen nach links fahren lässt. Nein! Oder sowas. Ja. Nein! Nein! Ach, naja. Gut. Nee, ist alles gut. Ja, genau. Ich schreie nur so aus Spaß rum. Ja, ja, genau. Ja. Ach Gott, vergiss es. Alles ist gut. Okay. Ja, okay. Gut, aber dann hat der Smart auch gar keine Vorteile mehr, ne? Ja, doch. Der Smart ist ja dann trotzdem noch so kurz, wie er vorher ist. Er kann zwar immer noch quer in die Parklücke, was er heute auch schon kann, aber er muss dazu das Lenkrad noch nicht mal rumreißen, sondern kann einfach mal kurz auf Seitwärtsmodus stellen. Ja, genau. Aber ich stelle mir vor, die Viecher werden dann im Straßenverkehr noch viel lästiger. Kannst du dir vorstellen, wie die so im Slalom an parkenden Autos und der roten Ampel vorbeiziehen? Weil sie halt wirklich wie so ein Panzer komplett drehen können. Oh, ich freue mich schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Na gut, aber im Prinzip, ja, mal autonom fahrende Autos sind damit eben dann sehr viel flexibler. Und die Reifen machen ja auch noch eine ganze, außer dass sie jetzt eine Kugelform haben, machen sie ja sonst wohl auch eine ganze Menge anders irgendwie, haben andere Mechanismen gegen Aquaplaning und so. Ja, von daher ist schon ein ganz nettes Prinzip. Ich sag mal, ist eine runde Sache, ne? Ist eine runde Sache, genau. Oh Gott. Hab ich gesagt jetzt, ja. Ich kann mir vorstellen, der Reifenwechsel, der ist bestimmt auch innerhalb von ein paar Sekunden getan. Hochheben, runterfallen lassen. Ja, genau, also so Jumps sind auch schlecht, ne? So von einer aufgeklappten Brücke oder so ist schlecht, dann sind die Reifen weg. Naja, aber du kannst zumindest ja, wie bei so einem Lowrider mit pneumatischer Dämpfung, ja, kannst du ja irgendwie da mit dem Magnetfeld spielen und dann so Ja, geile Idee. Das ist doch super. Ich sehe die nächsten Vollidioten auf der Autobahn mit dem Auto passend zum Bass, ja, so an dir vorbeifahren. Ach, du Scheiße. Ja, aber Lowrider gibt's doch jetzt auch schon. Ja, aber die sind zum Glück noch so teuer, dass du sowas kaum einbaust. Wenn deine Suspension das von Hause aus kann, weil sie dafür entwickelt wurde, dann wird der erste von Blaupunkt oder wie auch immer Radiohersteller auf den Trichter zu kommen, koppeln sie jetzt ihre Reifenaufhängung direkt mit ihrem Sound. Sie wollten, drei Bananen. Soll ich euch was sagen? Ja, jetzt aber. Mach mal die Ohren auf. Warte, ganz kurz nur. Ist schon wieder vorbei gleich. Ist schon wieder soweit. Ja. Oh mein Gott, das ging aber schnell. Ja. Und ja, also ich kann es auch gar nicht fassen. Also so im schnell. Im Sturzflug. Ja, im Sturzflug. Also ganz ehrlich, das war mal eine Zeitreise mit dem Metacast, liebe Leute. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß mit uns hattet. Wir hatten auf jeden Fall mal wieder großen Spaß. Falls ihr uns hören wollt, dann guckt mal auf metacast.de vorbei. Sucht Metacast im iTunes Store oder wo auch immer. Ihr werdet uns finden. Und ja, kommt irgendwann mal zu einer von unseren Live-Sendungen in den Chat. Der vierte Mann freut sich. Ich habe gesehen, der Andi ist auch wieder dabei. Auch heute. Und ja, wir grüßen dich, Andi, und freuen uns, dass du da bist. Und wir freuen uns, dass wir dabei sein durften und sagen ganz doll Danke. Und ja, Jan, das war's schon wieder. Du darfst jetzt gesund werden. Ja, das hoffe ich mal. War eine echt scharfe Sache. Ja, und Phil, du kannst dich gleich wieder hinlegen. Alles ist gut. Ja, das ist sehr liebenswürdig von dir. Danke. Ja, und denk dran da draußen, der nächste Metacast findet nicht diese Woche Donnerstag statt wie sonst, sondern am Samstag, 21 Uhr wie gewohnt. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen in die Runde. Ihr könnt jetzt noch einen kleinen Moment die Musik zum Ausdudeln hören. Und bis dann, das war Martin, das war der Metacast. Ciao.